fragst mich, weißt du noch? Ich denk erst nein, dann doch. Hier waren wir beide damals oft. Den Ring an deiner Hand hältst du fern von mir, hinter dir. Doch ich weiß lang schon Bescheid. Es tut mir unendlich leid, dass ihr noch zusammen seid. Vielleicht fühlst du ja manchmal genau wie ich. Es tut mir unendlich leid, denn er hat für dich keine Zeit. Du solltest nicht alleine tanzen gehen. Du hast ihn nie geliebt, dein stolzer Blick, er lügt. Was wir mal waren, war so viel mehr. Wenn du willst, bin ich heute Nacht da für dich, hier für dich.